Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Erfurt, 6. September 1791. Nur wenige Zeilen, lieber Körner, um euch wieder ein Lebenszeichen zu geben. Mit der Besserung geht es leidlich, aber langsam, und noch immer bleiben die Krampfzufälle nicht ganz aus. Auch der kurze Atem hält noch immer an, doch verschafft mir der Egerbrunnen, den ich seit 15 Tage trinke, hinlängliche Öffnung, und ich kann jetzt 2, 3 Stunden des Tages etwas lesen, ohne mich anzugreifen. Die Kräfte nehmen zu, und man findet mich auch frischer aussehend. Hier in Erfurt lebe ich recht angenehme Tage. Alle Abende bringen wir beim Koadjutor zu, der recht freundschaftlich um mich bekümmert ist. Wie ich es diesen Winter halten werde, weiß ich in der Tat noch nicht. Vom Kollegienlesen wird wohl schwerlich die Rede sein, aber überhaupt bin ich jetzt wegen meines künftigen Aufenthalts und Schicksals in Ungewissheit. Es ist mir jetzt durchaus unmöglich, wie bisher, mich auf meine schriftstellerischen Einkünfte zu verlassen, denn so beträchtlich diese auch sind, solange ich vollkommen gesund bin, so fehlen sie mir doch ganz in der Krankheit. Ich habe dies auf des Koadjutors Anraten dem Herzoge geschrieben und förmlich um eine Besoldung nachgesucht, die hinreichend ist, mich im äußersten Notfall außer Verlegenheit zu setzen. Kann er mir sie nicht bewilligen, so muss ich sie anderwärts suchen, wie viel Mühe es auch kosten mag. Was er kann, wird er ohne Zweifel tun, denn ich weiß, dass der ganze Hof gut für mich gesinnt ist. Wo aber nicht, so werde ich in Mainz, Wien, Berlin oder Göttingen mein Glück aufsuchen. Wenn ich nur Funken jetzt bezahlen könnte, da er es so nötig braucht. Aber es ist mir jetzt ganz unmöglich. Mauke hat mir an den 2 Bänden des Sully noch etwas über den 4. Teil zu bezahlen und versichert, dass er es vor der Ostermesse nicht imstande sei. Das schon Bezahlte habe ich für mich verbraucht, weil ich hoffte, Funken mit dem noch zu bezahlenden und in einer anderen Frist einlaufenden Summe befriedigen zu können. Aber meine Krankheit kam dazwischen und diese muss mich entschuldigen. Wenn er übrigens nur noch einige Monate warten kann, so will ich schon Rat schaffen. Dieses Jahr, du wirst es kaum glauben, kostet mir 1.400 Taler, außerdem, was die Versäumnis mir kostet. Glücklicherweise habe ich diesen außerordentlichen Stoß ausgehalten, ohne Schulden zu machen. Ja, ich habe noch 90 Taler an alten Schulden und 120 als Bürger für einen andern bezahlt. Mit Göschen bin ich zwar etwas stark in der Kreide, aber doch so, dass wir mit Neujahr quitt sein können. Tröste also Funk, ich werde tun, was möglich ist. Herzliche Grüße von uns beiden an Minna und Dorchen. Dein S.